Dear friend. Guten Morgen, liebe Freunde. So, let's read the Bible properly. Lass uns die Bibel korrekt lesen. Let's go to the law of first mention. Gehen wir zum Gesetz der ersten Erwähnung. The first time the word worship is mentioned is in Genesis 22, verse 5. Das erste Mal, wo Anbetung zum ersten Mal erwähnt wird, ist in 1. Mose 22, Vers 5. I'm going to read the verse and then we're going to talk about the story. Ich lese den Vers und dann sprechen wir über die Geschichte. And Abraham said to his young men, stay here with the donkey, the lad, and I will go yonder and worship, and we will come back to you. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. So, here is the story. So, hier ist die Geschichte. God comes to Abraham. Gott kommt zu Abraham. Says Abraham, the only son that you love, Isaac, I want to have him. Und sagt, Abraham, ich will den einzigen Sohn, den du hast, haben. I don't want just to give him to me like Aaron I gave Samuel to the Lord who sent him to serve in the temple. Ich will nicht, dass du ihn einfach gibst, wie Hannah Samuel Gott gab, um ihn in den Tempel zu bringen, damit er dort dienen kann. I want you to kill him. Ich will, dass du ihn tötest. How do you talk to your wife about that one? Wie erzählst du sowas deiner Frau? Oh, Sarah, I'm going to take Isaac for a 3-day walk. Sarah, ich nehme Isaac mit auf eine 3-tägige Wanderung. Ah, you're going to go on some business trip. How wonderful that lad can learn with you. Ah, du gehst auf eine Geschäftsreise. So schön, dass Isaac von dir lernen kann. No, I'm going to kill him. Nein, ich werde ihn töten. You're going to do what? Was wirst du tun? I'll call the police. Ich rufe die Polizei. Well, actually, I'm going to kill him because God told me to do that. Eigentlich werde ich ihn töten, denn das hat mir Gott gesagt. God did what? Gott hat was getan? Why would God tell him to kill him when God first gave him to him? He's the son of the promise. Warum sollte Gott ihn töten, wenn Gott ihn gegeben hat? Das war sein Versprechen. Think about this. Denk darüber nach. God says, I want him, put him on the altar and kill him. Gott sagt, ich will ihn, lege ihn auf den Altar und töte ihn. So what does Abraham do? Also, was tat Abraham? For me, this is one of the most astonishing stories of the whole life of Abraham. Für mich ist das eine der erstaunlichsten Geschichten vom ganzen Leben von Abraham. And I'll tell you why. Ich sage dir warum. He simply takes the son. Er nimmt ganz einfach den Sohn. Donkey, servant. Den Esel, die Diener. Takes a knife. Nimmt ein Messer. And he walks 3 days and 3 nights. Und er wandert 3 Tage und 3 Nächte. Listen, I think it would have even been a different thing if God would have said, just take him around your tent and kill him. Hör zu, es wäre anders gewesen, wenn Gott gesagt hätte, gehe hinter das Zelt und töte ihn. You take him, you kill him, and it's finished. Du nimmst ihn, du tötest ihn und es ist erledigt. Imagine walking for 3 days and 3 nights all the time knowing that the journey is all about killing your son. Stell dir vor, während 3 Tagen und 3 Nächten zu wandern und du weißt die ganze Zeit, dass es bei der Reise nur darum geht, deinen Sohn zu töten. What must have gone on in his mind? Was muss in seinem Verstand abgegangen sein? What battles he must have gone through? Welche Kämpfe hat er ausgefochten? Do you know, this is what I find so fascinating. Folgendes finde ich so faszinierend. He had 3 days time to turn around and he never did. Er hatte 3 Tage lang Zeit umzukehren, er tat es nie. He had 3 days of time to intercede and cry out for God to change his mind, but he didn't. Er hatte 3 Tage Zeit einzugreifen, zu Gott zu schreien, damit er seine Meinung ändert. Er tat es nicht. We didn't find even a sign that Abraham discussed this thing with God. Wir sehen nicht einmal ein Zeichen, dass Abraham über diese Sache mit Gott diskutierte. The moment God says, take your son and kill him, Abraham says, all right. In dem Moment, als Gott sagte, nimm deinen Sohn und töte ihn, Abraham sagt, alles klar. And they go for a 3-day journey. Und sie gehen auf eine 3-tägige Wanderung. From my natural point of view, von meiner natürlichen Sichtweise her, this must have been the most endless journey of any father could take. Musste dies die endloseste Reise eines Vaters gewesen sein, die er je machen kann. These hours must have been terribly long. Diese Stunden mussten schrecklich lang gewesen sein. Walk along with your teenage son, knowing you're gonna kill him, and the day doesn't go by. Mit deinem Teenager-Sohn an deiner Seite wandern, im Wissen, dass du ihn töten wirst, und der Tag geht nicht vorbei. And then is the crazy thing. Und dann kommt die verrückte Sache. When finally comes to the place that he knows that that's where he needs to kill his son. Als er schließlich bei dem Ort ankommt, wo er weiß, dass er hier seinen Sohn töten wird. He doesn't now try to get into any discussion with God either. Diskutiert er auch jetzt nicht mit Gott. Here is what he says. Folgendes sagt er. He says, you just stay here, he says to the servant. Du bleibst hier, das sagt er zu seinem Diener. And watch the donkey. Und bewachst den Esel. Because my son and me are going to worship. Denn ich und mein Sohn gehen, um anzubeten. Now, I know that Abraham has lied before. Ich weiß, dass Abraham vorher gelogen hat. But I believe here he was speaking the truth. Jedoch hier glaube ich, dass er die Wahrheit sprach. Do you know, I'm going to tell you a story tomorrow. Weißt du, morgen werde ich dir eine Geschichte erzählen. That has given me the answer to the question which I had for decades about this story. Die mir die Antwort gegeben hat auf die Frage, die ich während Jahrzehnten über diese Geschichte hatte. What was going on in Abraham's heart? Was ging im Herzen Abrahams vor? That he could walk for 3 days and 3 nights without discussing with God, without arguing with God, just walking in obedience, getting ready to kill his son. Dass er während 3 Tagen und 3 Nächten wandern konnte, ohne mit Gott zu diskutieren, ohne mit Gott zu argumentieren. If you can learn this, wenn du dies lernen kannst, it is going to be a revolutionizing, life-changing impact on your life. Wird dies eine revolutionäre Auswirkung auf dein Leben haben. Now, as you go to bed tonight, wenn du heute Abend ins Bett gehst, you pray like this. Betest du wie folgt. Lord, set me free from any spirit of offense. Herr, befreie mich vom Geist des Anstoßnehmens. So that I will not be offended at the story that Reinhard tells me tomorrow morning. Damit ich nicht gekränkt sein werde durch die Geschichte, die mir Reinhard morgen erzählen wird. Have a great day. Habe einen großartigen Tag.